Es ist ruhig, das ist aber immer so morgens gewesen. Die Stadt erwacht oder ist erwacht. Der Verkehr ist nicht ganz so groß wie normal. In den Nachrichten haben Sie ja eben schon gehört, es gab gestern Abend sehr, sehr ausgedehnte Protestrufe von den Dächern in vielen Vierteln der Stadt, Allahu Akbar. Das heißt eigentlich, mit dieser Regierung wollen wir nicht mehr. Das ist der Kampfruf, wenn es ums Ganze geht. Und daran kann man erkennen, dass die Opposition im Kern nicht gebrochen ist. Man möchte weitermachen, aber das Problem ist, niemand weiß wie. Und von da aus gibt es eben diese Unsicherheit in der Stadt. Wie stark ist der Aufmarsch der Sicherheitskräfte? Er war gestern erheblich. Tausende von Sondereinheiten der Polizei. Das sind ja Verbände, die speziell für solch eine Auseinandersetzung ausgebildet worden sind. Es gab ja viele Bilder von diesen Polizeieinheiten, die mit Knüppeln bewaffnet sind und auf Motorrädern vorfahren können. Und die sind sehr, sehr effektiv bei der Auseinandersetzung mit Demonstranten, weil sie ja gerade in großen Straßen sehr mobil sind, sehr schnell sind. Sie können an Staus auf den Bürgersteigen vorbeifahren. Und das ist eine Taktik, die dann letztlich funktioniert hat. Diese Einheiten waren sehr, sehr gut ausgebildet, sehr gut vorbereitet. Sie haben, wenn es notwendig war, in ihrer Sicht sofort den Knüppel eingesetzt. Das heißt, jeder Auflauf von Menschen ist sofort angegriffen worden. Und dieser Taktik sind die Demonstranten nicht gewachsen gewesen. Die nationalen und internationalen Nachrichtenagenturen, Herr Tilgner, Sie widersprechen sich ein wenig. Wissen Sie genaueres darüber, wie viel Tote es gegeben hat an diesem Wochenende? Nein, aber Sie können davon ausgehen oder Sie müssen davon ausgehen, dass 12 Menschen am Samstag gestorben sind. Ich weiß aus einem Krankenhaus, dass 4 Tote eingeliefert wurden, 6 weitere mit schweren Schussverletzungen. Das heißt also, die Opfer am Samstag sind durch den Einsatz der Schusswaffe durch Polizisten oder durch wahrscheinlich Revolutionswächter erfolgt. Gestern sind auf den Dächern verschiedener Gebäude der Regierung Scharfschützen gesehen worden. Das heißt also, die Regierung ist bereit, Schusswaffen einzusetzen. Und das verbreitet eine wahnsinnige Angst. Gestern soll es ja eine kleine Demonstration gegeben haben, aber auch das ist überhaupt nicht sicher. Wenn Sie mit Demonstranten sprechen, dann heißt es, es ist nichts passiert. Mir Hossein Mousavi hatte ja gesagt, setzt meinetwegen euer Leben nicht aufs Spiel oder riskiert nicht verletzt zu werden. Der ehemalige Präsident Khatami hat von einer großen Krise der Islamischen Republik gewarnt, wenn nicht endlich Demonstrationen zugelassen würden. Also ich glaube, gestern hat es keine größeren Demonstrationen gegeben, auch wenn entsprechende Bilder gezeigt worden sein sollen. Ist es denn aus Sicht der Oppositionsführung dann verantwortbar, wenn Mousavi nun aufruft, die Proteste fortzusetzen? Die Frage ist ja, welche Form des Protestes? Eine Protestform ist ja der Ruf Allahu Akbar. Dann wird natürlich debattiert, soll gestreikt werden. Der Streik ist eine sehr zweischneidige Waffe. Es gibt ja hier nur die Tradition des Streiks der Geschäftsleute. Wenn die Gesellschaft unter dem Dach, so wurde sie einmal von Khomeini genannt, ihre Rollläden runterlässt, wenn die Geschäfte zumachen, dann ist das eine Aussage gegen die Regierung. Aber zu solch einem Streik aufzurufen, wenn der dann nicht befolgt wird, das ist das ganz große Risiko. Sie können sich vorstellen, die Opposition tritt ja hier nicht nur gegen das andere Lager in der Gesellschaft an, das sind die Anhänger von Ahmadinejad, sondern gegen die geballte Macht des Staates. Und die ist sehr, sehr stark im Iran, die ist 30 Jahre gewachsen. Das macht die Schwierigkeit aus. Und die Oppositionellen setzen immer noch darauf, dass es auch aus dem Apparat Unterstützung gibt. Es sind einige Geistliche aufgetreten. Selbst der konservative Parlamentspräsident Larijani hat gesagt, man solle friedliche Demonstrationen zulassen. Und das wollen ja die Demonstranten. Von da aus muss man abwarten. Und ich glaube, es wird eine Phase relativer Ruhe eintreten. Und dann werden sich neue Kampfformen zeigen. Ich glaube nicht, dass die Opposition ruhig bleiben wird. Wenn der iranische Wächterrat nun eingeräumt hat, dass es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist bei den Wahlen vor gut einer Woche, ist das auch ein kleines Einlenken des Regimes? Nein, das ist absolut notwendig, weil natürlich so viele Unregelmäßigkeiten bekannt worden sind. Und gestern hat Mousavi, oder vorgestern war es, in seinem Brief geschrieben, nachts um 2.30 Uhr, das heißt also gerade mal 4 Stunden nach der Schließung der Wahllokale, hätten die Vertreter der 3 Gegenkandidaten gegen Ahmadinejad gemeinsam einen Brief an den Innenminister geschrieben, dass sie von der Kontrolle der Auszählung ausgeschlossen worden seien und sie sich fragen würden, warum diese Gruppen, die ja von der Verfassung her und von den Wahlregularien her die Wahl überwachen können, die Auszählung der Wahl dann auch, dass diese Leute gar keinen Sinn machen würden, weil sie überhaupt gar keinen Zugang zur Auswertung des Wahlprozesses hätten. Also all das sind so gravierende Vorwürfe, mit der die Regierung eigentlich gezwungen ist, etwas zu tun. Da ist dann das Mindeste, dass man sagt, es gab Unregelmäßigkeiten. Demnach ist das nicht mehr als eine Beruhigungspille. So würde ich das nennen, ganz genau.